Abschnitt 13 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Schluss der Erzählung von Walter Hartwright. Teile 1, 2 und 3. Teil 1. Als ich das letzte Blatt von des Grafen Handschrift zusammenlegte, war die halbe Stunde, welche ich mich verpflichtet hatte, in Forest Road zu bleiben, verflossen. Monsieur Rubel sah auf seine Uhr und verbeugte sich. Ich stand sofort auf und ließ den Agenten im Besitze des leeren Hauses. Ich sah ihn niemals wieder, noch habe ich je weder von ihm noch seiner Frau etwas gehört. Aus den finstern Nebenwegen der Schurkereien und des Betruges waren sie über unseren Pfad gekrochen, in dieselben Nebenwege krochen sie heimlich zurück und waren verschwunden. In einer Viertelstunde, nachdem ich Forest Road verlassen, war ich zu Hause angelangt. Wenige Worte genügten, um Laura und Marianen zu erzählen, wie mein verzweifeltes Abenteuer geendet und was das nächste Ereignis unseres Lebens in Wahrscheinlichkeit sein werde. Ich sparte alle Einzelheiten bis später am Tage auf und eilte nach St. John's Wood zurück, um den Mann aufzusuchen, von dem Graf Fosco den Wagen gemietet hatte, als er Laura von der Station abholte. Die mir angegebene Adresse führte mich zu einem Lohnkutscher, der ungefähr eine englische Viertelmeile von Forest Road wohnte. Der Mann erwies sich als höflich und achtbar. Als ich ihm verständlich machte, dass eine wichtige Familienangelegenheit mich zu der Bitte an ihn nötige, dass er in seinen Büchern nachsehe, um ein Datum zu erfahren, von dem dieselben mich würden unterrichten können, zeigte er sich willig, mir meinen Wunsch zu gewähren. Das Buch wurde herbeigebracht und da unter dem Datum, den 26. Juli 1850, stand die Bestellung in diesen Worten: Brougham für Graf Fosco, 5 Forest Road, 2 Uhr. John Owen. Ich erfuhr auf meine Frage, dass der Name John Owen der des Mannes war, welcher den Wagen gefahren hatte. Er war augenblicklich im Stallhofe beschäftigt und wurde auf mein Ersuchen herbeigerufen. Erinnern Sie sich, im Monat Juli vorigen Jahres einen Herrn von Numero 5 Forest Road nach der Station der Waterloo-Brücke gefahren zu haben, frug ich ihn. Nun, sagte der Mann, das kann ich gerade nicht sagen. Vielleicht werden Sie sich des Herrn selbst erinnern. Entsinnen Sie sich, vorigen Sommer einen Ausländer gefahren zu haben, einen großen Herrn, der ganz besonders korpulent war? Des Mannes Gesicht erhellte sich sofort. Ich erinnere mich, Sir, der dickste Herr, den ich im ganzen Leben gesehen und der schwerste Kunde, den ich je gefahren habe. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich an ihn, Sir. Ja, gewiss fuhren wir nach der Station und es war von Forest Road aus. Es war ein Papagei oder so etwas, das im Fenster kreischte. Der Herr war in einer ganz erschrecklichen Eile, um das Gepäck der Dame zusammenzubringen und gab mir ein hübsches Trinkgeld, damit ich schnell die Koffer zusammensuchte. Die Koffer. Ich entsann mich augenblicklich, dass nach Lauras eigener Erzählung über ihre Ankunft in London ihr Gepäck von jemandem besorgt wurde, den der Graf mitgebracht hatte. Dies war also der Mann. »Sahen Sie die Dame?« frug ich ihn. »Wie sah sie aus? War sie jung oder alt?« »Ja, nun, in der Eile und dem Gestoße kann ich nicht sagen, dass ich die Dame ordentlich gesehen hätte. Ich kann mich an nichts mehr von ihr erinnern, außer ihrem Namen.« »Sie erinnern sich ihres Namens?« »Ja, Sir, ihr Name war Lady Glyde.« »Wie kommen Sie dazu, das behalten zu haben, wenn Sie vergessen hatten, wie sie aussah?« Der Mann lächelte und bewegte verlegen die Füße. »Nun, Sir, um Ihnen die Wahrheit zu sagen,« sagte er, »ich hatte mich damals gerade erst verheiratet und der Name meiner Frau, ehe sie den meinigen dafür annahm, war derselbe als der von der Dame. Ich meine Glyde, Sir. Die Dame sprach ihn selber aus. Ist Ihr Name auf dem Gepäck, Madam?« frug ich sie. »Ja,« sagte sie, »der Name steht auf dem Gepäck, Lady Glyde.« »Na«, sagte ich noch zu mir selbst, »du hast sonst ein schlechtes Gedächtnis für vornehmer Leute Namen, aber dieser kommt wie ein alter Freund. Ich kann nicht genau sagen, wann es war, Sir. Es mag beinahe ein Jahr her sein oder auch noch nicht so lange. Aber auf den dicken Herrn kann ich schwören und auf den Namen der Dame auch.« Es war unnötig, dass er sich der Zeit erinnerte, denn das Datum war positiv in seines Herrn Bestellbuche angegeben. Ich fühlte augenblicklich, dass ich jetzt die Mittel besaß, um mit einem einzigen Schlage den ganzen Verrat mit der unwiderstehlichen Waffe erwiesener Tatsache zu Boden zu schlagen. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, nahm ich den Herrn des Kutschers auf die Seite und machte ihn mit der großen Wichtigkeit des Zeugnisses in seinem Bestellbuche und dem des Kutschers bekannt. Es wurde leicht eine Übereinkunft in Bezug auf Schadloshaltung für den zeitweiligen Verlust der Dienste des Mannes getroffen und ich selbst nahm eine Abschrift von dem in dem Buche eingetragenen, welche dann der Lohnkutscher selbst als wahr bezeugte und unterzeichnete. Ich entfernte mich, nachdem ich angeordnet, dass John Owen sich während der nächsten 3 Tage oder länger, falls dies notwendig sei, zu meiner Verfügung hielte. Ich hatte jetzt alle Papiere, deren ich bedurfte, in meinem Besitze, denn des Registrars eigene Abschrift des Totenscheines sowie Sir Percivals Brief an den Grafen befanden sich in meinem Taschenbuche. Mit diesen geschriebenen Beweisen und den Antworten des Kutschers frisch im Gedächtnisse wandte ich mich zum ersten Male nach dem Beginne aller meiner Nachforschungen wieder nach Karls Expedition. Einer meiner Zwecke, indem ich ihm diesen Besuch machte, war natürlich der, ihm zu erzählen, was ich getan hatte. Der zweite aber war der, ihm meinen Entschluss, meine Frau am folgenden Morgen mit nach Limeridge auszunehmen, anzukündigen, damit sie dort öffentlich in ihres Onkels Hause empfangen und anerkannt würde. Ich überließ es Mr. Kyle unter diesen Umständen und in Mr. Gilmores Abwesenheit zu entscheiden, ob er als Anwalt der Familie und im Interesse derselben genötigt sei, bei der Gelegenheit zugegen zu sein oder nicht. Ich sage nichts von Mr. Carls unbegrenztem Erstaunen, noch von den Ausdrücken, in denen er sich über mein Betragen von den ersten Stadien meiner Nachforschungen bis zu den letzten aussprach. Ich brauche hier nur zu erwähnen, dass er sofort einwilligte, uns nach Cumberland zu begleiten. Wir reisten am folgenden Morgen mit dem Frühzuge ab. Laura, Marianne, Mr. Carl und ich in einem Wagen und John Owen in Begleitung eines Schreibers aus Mr. Carls Expedition in einem anderen. Auf der Station von Limeridge angelangt, gingen wir zunächst nach Todds Ecke. Ich war fest entschlossen, dass Laura ihres Onkels Haus nicht eher betreten sollte, als bis sie dies öffentlich als seine Nichte anerkannt tun konnte. Ich überließ es Marianne, sich mit Mrs. Todd über die Frage des Unterbringens zu einigen, sobald die gute Frau sich von ihrer Bestürzung und Verwirrung über das, was sie von dem Zwecke unseres Besuches in Limeridge gehört, erholt haben würde, und kam mit ihrem Manne überein, dass John Owen der entgegenkommenden Gastfreundschaft der Gehöftsknechte übermacht werde. Nachdem diese Einladungen getroffen waren, begaben Mr. Kyle und ich uns nach Limeridge aus. Ich kann keine lange Beschreibung von unserer Unterredung mit Mr. Fairley geben, denn es ist mir unmöglich, derselben ohne Gefühle des Widerwillens und der Verachtung zu gedenken, die mir den Auftritt selbst in der Erinnerung im höchsten Grade unangenehm machen. Ich ziehe es vor, nur ganz einfach zu berichten, dass ich meinen Zweck erreichte. Mr. Fairley versuchte, uns nach seiner gewohnten Weise zu behandeln. Wir ließen seine höfliche Impertinenz zu Anfang des Begegnens unbemerkt. Wir hörten ohne Teilnahme seine Beteuerungen an, dass die Enthüllungen über den Verrat ihn überwältigt hätten. Er winselte und wimmerte zuletzt förmlich wie ein verzogenes Kind. Wie konnte er wissen, dass seine Nichte lebte, wenn man ihm gesagt hatte, sie sei tot? Er wolle die liebe Laura mit Freuden willkommen heißen, wenn wir ihm nur Zeit lassen wollten, sich zu erholen. Ob wir fänden, dass er wie ein Mann aussehe, den man in sein Grab zu treiben habe? Nein, also wozu dies da tun? Er wiederholte diese Gegenvorstellungen bei jeder geringsten Gelegenheit, bis ich denselben ein für allemal Einhalt tat, indem ich ihn entschieden zwischen 2 unvermeidliche Alternativen stellte. Ich ließ ihm die Wahl, ob er seiner Nichte nach meinen Bedingungen Gerechtigkeit angedeihen lassen oder sich den Folgen einer öffentlichen Behauptung ihrer Existenz in einem Gerichtshofe aussetzen wolle. Mr. Kyle, an den er sich um Beistand wandte, sagte ihm unumwunden, dass er die Frage ein für allemal auf der Stelle zu entscheiden habe. Indem er auf charakteristische Weise diejenige Alternative wählte, welche ihm die schnellste Befreiung von aller persönlichen Unbequemlichkeit versprach, gab er mit einem plötzlichen Anfalle von Energie zu verstehen, dass er nicht kräftig genug sei, um noch ferner auf sich einpoltern zu lassen und dass wir tun könnten, was wir wollten. Mr. Kyle und ich gingen sofort hinunter und fassten eine Art Rundschreiben an alle Pächter des Gutes ab, welche das Begräbnis begleitet hatten, in welchem wir sie in Mr. Farleys Namen aufforderten, sich am zweiten Tage von da ab in Limeridge House zu versammeln. Zugleich wurde nach Carlisle geschickt, um von einem Bildhauer einen Mann zu bestellen, der eine Inschrift auskratzte. Mr. Kyle, der im Hause wohnte, unterzog sich der Pflicht, Mr. Farley diese Briefe vorzulesen und sie ihn mit eigener Hand unterzeichnen zu lassen. Ich brachte den zwischenliegenden Tag auf dem Gehöfte und damit zu, dass ich eine kurze, deutliche Erzählung des Bubenstückes aufsetzte, zu der ich noch eine Aufzählung der praktischen Widersprüche hinzufügte, welche sich der Behauptung von Loras Tode entgegenstellten. Ich legte diese dann Mr. Carr zur Durchsicht vor, ehe ich sie am folgenden Tage den Leuten vorlesen würde. Darauf kamen wir über die Form überein, in welcher der Beweis am Schlusse des Lesens geführt werden sollte. Nachdem dies alles angeordnet, wollte Mr. Carr zunächst von Loras Vermögensangelegenheiten sprechen. Da ich von diesen Angelegenheiten nichts wusste, noch zu wissen wünschte und sehr bezweifelte, ob Mr. Kyle als Geschäftsmann mein Verfahren in Bezug auf meiner Frau Niesbrauch des Legats an die Gräfin Fosco billigen würde, bat ich ihn, mich zu entschuldigen, wenn ich auf den Gegenstand nicht einginge. Derselbe, konnte ich ihm mit Wahrheit versichern, war mit jenen bitteren Leiden der Vergangenheit verknüpft, deren wir unter uns niemals erwähnten und auch anderen gegenüber instinktmäßig vermieden. Meine letzte Arbeit, ehe der Abend zu Ende ging, war die, mir die Aussage des Grabsteines zu verschaffen, indem ich eine Abschrift von der Inschrift über dem Grabe nahm, ehe dieselbe ausgekratzt sein würde. Der Tag kam, der Tag, an dem Laura endlich wieder das alte, wohlbekannte Frühstückszimmer in Limeridge House betrat. Alle Anwesenden erhoben sich von ihren Plätzen, als Marianne und ich sie hereinführten. Offenbare Überraschung und hörbare Teilnahme ließ sich beim Anblick ihres Gesichtes unter ihnen vernehmen. Mr. Farley war, auf meine ausdrückliche Forderung, an Mr. Carls Seite zugegen. Sein Kammerdiener stand mit einem Riechfläschchen in der einen und einem in Eau de Cologne getränkten Batisttuche in der anderen Hand hinter ihm. Ich eröffnete das Verfahren, indem ich Mr. Farley öffentlich aufforderte, zu sagen, ob ich mit seiner Erlaubnis und ausdrücklichen Bewilligung hier sei. Er streckte zu jeder Seite einen Arm aus, den einen nach Mr. Kyle und den anderen nach seinem Diener. Sie halfen ihm, sich auf den Beinen aufrecht zu halten, und er drückte sich dann folgendermaßen aus: »Man erlaube mir, Mr. Hartwright vorzustellen. Ich bin doch immer so leidend wie je, und er wird die große Freundlichkeit haben, für mich zu sprechen. Der Gegenstand ist ein unbeschreiblich peinlicher. Ich bitte, dass man ihn anhöre und keinen Lärm mache.« Mit diesen Worten sank er langsam in seinen Armstuhl zurück und nahm seine Zuflucht zu seinem parfümierten Taschentuche. Hierauf folgte die Enthüllung des ganzen Komplotts, nachdem ich zuvor in möglichst kurzen, klaren Worten meine vorläufigen Erklärungen gegeben. Ich unterrichtete meine Zuhörer, dass ich hier sei, um ihnen zu erklären, dass meine Frau, die augenblicklich an meiner Seite sitze, die Tochter des verstorbenen Mr. Philip Farley sei, zweitens, um ihnen durch positive Tatsachen zu beweisen, dass das Begräbnis, dem sie im Friedhofe zu Limeridge beigewohnt, das einer anderen Person gewesen, und drittens, um ihnen eine deutliche Erzählung von dem ganzen Hergange der Sache zu geben. Ich las Ihnen dann ohne weitere Vorrede die Erzählung des Komplotts vor, indem ich hauptsächlich den pekuniären Beweggrund desselben hervorhob, um meine Mitteilung nicht durch unnötige Nennung von Sir Percivals Geheimnisse verwickelt zu machen. Dann erinnerte ich meine Zuhörer an das in der Inschrift angegebene Datum, den 25. und bestätigte die Richtigkeit desselben, indem ich den Totenschein vorzeigte. Hierauf las ich Ihnen Sir Percivals Brief vom 25. vor, in dem er die Reise seiner Frau von Hampshire nach London für den 26. ankündigte und bewies zunächst nach dem Zeugnisse des Kutschers, dass sie die Reise gemacht, und zwar laut Ausweis des Bestellbuches des Lohnkutschers an dem genannten Tage. Marian fügte dann ihre eigene Erzählung von ihrem Begegnen mit ihrer Schwester in dem Irrenhause und von der Flucht derselben hinzu. Worauf ich die Sitzung damit schloss, dass ich die Anwesenden in Mr. Farleys Beisein von Sir Percivals Tode und meiner Vermählung in Kenntnis setzte. Mr. Kyle erhob sich, als ich mich widersetzte, und erklärte als gerichtlicher Anwalt der Familie, dass ich meine Sache durch die klarsten Beweise dargetan, die ihm je im Leben vorgekommen. Während er sprach, legte ich meinen Arm um Lauras Schulter und erhob sie so, dass sie allen im Zimmer gleich sichtbar war. »Sind alle hier derselben Ansicht?« frug ich auf meine Frau deutend und indem ich ein paar Schritte ins Zimmer hineintat. Die Wirkung dieser Frage war eine elektrische. Ganz unten am Ende des Zimmers sprang einer der ältesten Pächter des Gutes auf und riss im Augenblicke alle übrigen mit sich fort. Ich sehe den Mann noch jetzt mit seinem ehrlichen braunen Gesichte und seinem eisengrauen Haar im Fenster stehend, seine schwere Reitpeitsche über dem Kopf schwenkend und in lautes »Hurray« ausbrechend. »Da ist sie ja, frisch und lebendig. Gott segne sie. Schreit, Jungs, schreit!« Das donnernde Hurray, das auf seine Aufforderung folgte und wieder und nochmals wiederholt wurde, war die lieblichste Musik, die ich je gehört habe. Die Arbeiter aus dem Dorfe und die Knaben aus der Schule, die sich vor dem Hause versammelt hatten, fingen den Jubel auf und gaben ihn im lauten Echo wieder. Die Pächterfrauen drängten sich um Laura und wetteiferten, wer zuerst ihre Hände fassen und küssen sollte, und baten sie mit überströmenden Augen, tapfer zu bleiben und nicht zu weinen. Sie war so vollkommen überwältigt, dass ich genötigt war, sie ihnen vorzunehmen und an die Tür zu führen. Hier übergab ich sie Marianen. Marianen, die uns noch nie im Stiche gelassen und deren mutige Fassung uns auch jetzt getreu blieb. Da ich an der Tür allein geblieben, forderte ich alle Anwesenden, nachdem ich ihnen in Lauras und in meinem Namen gedankt, auf, mich nach dem Friedhofe zu begleiten und Zeugen zu sein, wie die falsche Inschrift von dem Grabsteine vertilgt würde. Alle verließen das Haus und schlossen sich den Dorfleuten an, die sich um das Grab versammelt hatten, an welchem der Arbeiter des Bildhauers uns erwartete. In atemloser Stille erschallte der erste scharfe Hieb des Stahls auf dem Marmor. Keine Stimme ließ sich hören, keine Seele rührte sich, bis jene drei Worte »Laura, Lady, Glyde« verschwunden waren. Dann vernahm man eine große Bewegung unter der Menge, wie wenn sie gefühlt hätte, dass jetzt das letzte Glied der langen Kette des Komplotts zerbrochen, worauf sie auseinanderging. Es war spät am Nachmittage, ehe die ganze Inschrift ausgekratzt war. Nur eine Zeile trat später an ihre Stelle. Anna Catherick, den 25. Juli 1850. Ich kehrte abends früh genug nach Limeridge House zurück, um mich von Mr. Carl zu verabschieden. Er, sein Schreiber und der Kutscher fuhren mit dem Abendzuge nach London zurück. Nach ihrer Abreise überbrachte man mir eine impertinente Botschaft von Mr. Farley, der beim ersten Hurrarufen, das meinem Anrufer an die Pächter gefolgt war, mit erschütterten Nerven aus dem Zimmer geschafft worden. »Mr. Farleys besten Glückwünsche und er bitte, dass wir ihn wissen lassen wollten, ob wir im Hause zu bleiben beabsichtigten.« Ich ließ ihm wieder sagen, dass der einzige Zweck, um dessen Willen wir sein Haus betreten, erfüllt sei, dass ich in niemandes Hause als meinem eigenen zu bleiben beabsichtige und dass Mr. Fairley sich aller Furcht entschlagen möge, uns jemals wiederzusehen oder von uns zu hören. Wir kehrten für die Nacht zu unseren Freunden auf dem Gehöfte zurück und am folgenden Morgen kehrten wir, indem uns das ganze Dorf und alle Pächter der Umgegend mit dem größten Enthusiasmus und dem herzlichsten Wohlwollen bis an die Station begleiteten, nach London zurück. Als die Hügel Cumberlands in blauer Ferne unseren Blicken entschwanden, gedachte ich der ersten entmutigenden Umstände, unter welchen der lange Kampf, der jetzt überstanden war, begonnen worden. Es war seltsam, zurückzublicken und zu sehen, dass die Armut, welche uns alle Hoffnung auf Beistand genommen, das indirekte Mittel zu unserem Erfolge gewesen, indem sie mich gezwungen hatte, selbst zu handeln. Wären wir reich genug gewesen, um gerichtliche Hilfe zu suchen, was wäre da wohl der Erfolg gewesen? Mr. Carl selbst hatte mir gezeigt, dass der Gewinn mehr als zweifelhaft gewesen wäre. Der Verlust, wenn man nach dem urteilte, was sich in Wirklichkeit zugetragen, gewiss. Das Gesetz hätte mir niemals eine Unterredung mit Mrs. Catherick verschafft. Das Gesetz hätte niemals aus Pesca das Mittel gemacht, um den Grafen zu seinem Bekenntnisse zu zwingen. Teil 2. Es bleiben mir noch zwei Ereignisse zur Vervollständigung der Kette zu berichten übrig, bis dieselbe vollkommen vom Beginne der Geschichte bis zu ihrem Ende reicht. Während das neue Gefühl, unsere Freiheit nach dem langen Drucke der Vergangenheit uns noch ungewohnt war, ließ mich der Freund, von dem ich meine erste Beschäftigung im Holzschnitte erhalten, zu sich rufen, um mir ein neues Zeichen seiner Teilnahme an meiner Wohlfahrt zu geben. Er hatte von seinen Vorgesetzten Auftrag erhalten, nach Paris zu gehen, um eine französische Erfindung in der praktischen Anwendung seiner Kunst zu prüfen, deren Verdienste zu kennen ihnen besonders angelegen war. Seine eigenen Beschäftigungen hatten ihm nicht die Muße gelassen, den Auftrag selbst zu übernehmen, und er hatte deshalb freundlicherweise mich in Vorschlag gebracht. Ich konnte keinen Augenblick zögern, das Anerbieten dankbar anzunehmen, denn falls ich mich des Auftrages in einer Weise entledigte, wie ich es hoffte, so würde der Erfolg eine permanente Anstellung bei der illustrierten Zeitschrift sein, für die ich jetzt nur gelegentliche Aufträge erhielt. Ich erhielt meine Instruktionen und packte ein, um am folgenden Tage zu reisen. Als ich Laura abermals, unter wie veränderten Verhältnissen, unter der Obhut ihrer Schwester zurückließ, fiel mir eine ernste Betrachtung ein, die sowohl mir wie meiner Frau schon zu wiederholten Malen gekommen war. Ich meine der Gedanke an Marians Zukunft. Hatten wir irgendwie ein Recht, in unserer selbstischen Liebe das Opfer dieses großmütigen Lebens anzunehmen? War es nicht unsere Pflicht, die beste Kundgebung unserer Dankbarkeit, uns selbst zu vergessen und nur an sie zu denken? Ich versuchte ihr dies zu sagen, als wir beim Abschiede einen Augenblick allein waren. Sie nahm meine Hand und brachte mich bei den ersten Worten zum Schweigen. »Nach allem, was wir drei zusammen gelitten haben«, sagte sie, »kann zwischen uns von keiner Trennung die Rede sein bis zu jener allerletzten. Mein Herz und mein Glück, Walter, sind bei Laura und bei dir. Warte eine kleine Weile, bis wir an deinem Herde Kinderstimmen hören. Ich will sie lehren, in ihrer Sprache für mich zu sprechen, und das Erste, was sie zu ihrem Vater und ihrer Mutter sagen lernen werden, soll dies sein.« Wir können unsere Tante nicht missen. Ich trat meine Reise nach Paris nicht allein an. Pesca entschloss sich noch im letzten Augenblicke, mich zu begleiten. Er hatte seit jenem Abende in der Oper noch immer nicht seine gewohnte Heiterkeit wiedergefunden und wollte daher versuchen, ob nicht eine kurze Ferienreise ihm dazu verhelfen werde. Ich richtete den mir anvertrauten Auftrag aus und setzte am vierten Tage nach meiner Ankunft in Paris den notwendigen Bericht darüber auf. Den fünften Tag bestimmte ich den Sehenswürdigkeiten und Vergnügungen in Pescas Gesellschaft. Unser Gasthof war zu voll gewesen, um uns beide in derselben Etage aufzunehmen. Mein Zimmer war in der zweiten Etage und Pescas über mir in der dritten. Am Morgen des fünften Tages ging ich hinauf, um zu sehen, ob er bereit sei, auszugehen. Gerade als ich oben am Vorsaal anlangte, sah ich, dass seine Tür von innen geöffnet wurde, eine lange, schmale, nervöse Hand, durchaus nicht die Hand meines Freundes, hielt sie halb geöffnet. Zu gleicher Zeit hörte ich Pescas Stimme in leisen, eifrigen Tönen und in seiner Muttersprache sagen, »Ich erinnere mich des Namens, aber ich kenne den Mann nicht.« Sie sahen selbst in der Oper, dass er so verändert war, dass ich ihn nicht erkannte. Ich will den Bericht absenden. Weiter vermag ich nichts. Die Tür öffnete sich weit und der blonde Herr mit der Narbe auf der Wange, der Mann, den ich vor einer Woche dem Fiaker des Grafen hatte folgen sehen, kam heraus. Er verbeugte sich, als ich auf die Seite trat, um ihn vorbeizulassen. Sein Gesicht war von einer furchtbaren Blässe und er hielt sich fest am Geländer, als er die Treppe hinunterging. Ich öffnete die Tür und trat in Pescas Zimmer. Er kauerte auf höchst seltsame Weise in einer Ecke des Sofas und schien vor mir zurückzuweichen, als ich zu ihm herantrat. »Störe ich?« frug ich. »Ich wusste nicht, dass ein Freund bei dir war, bis ich ihn herauskommen sah.« »Kein Freund«, sagte Pesca eifrig, »ich sehe ihn heute zum ersten Mal.« »Ich fürchte, er hat dir schlimme Nachrichten gebracht.« »Fürchterliche Nachrichten, Walter, lass uns nach London zurückkehren. Ich mag hier nicht länger bleiben. Ich bereue, dass ich überhaupt kam. Die Irrtümer meiner Jugend rächen sich sehr bitter an mir«, sagte er, das Gesicht nach der Wand wendend. »Sehr, sehr bitter in meinen alten Tagen. Ich suche sie zu vergessen, aber sie wollen mich nicht vergessen.« »Ich fürchte, wir können vor Nachmittag nicht reisen«, entgegnete ich. »Willst du nicht inzwischen mit mir ausgehen?« »Nein, lieber Freund, ich will hier warten. Aber lass uns heute zurückkehren. Bitte, lass uns heute zurückkehren.« Ich verließ ihn mit der Versicherung, dass er Paris noch an demselben Nachmittage verlassen solle. Wir hatten am vorigen Abend beschlossen, den Turm von Notre-Dame mit Victor Hugos herrlichem Romane als Führer zu besteigen. Es gab in der französischen Hauptstadt nichts, das ich mich mehr zu sehen sehnte, und ich machte mich daher allein auf den Weg. Indem ich meinen Weg am Flusse entlang nahm, kam ich an jenem entsetzlichen Beinhause von Paris vorüber, La Morgue. Eine große Menschenmasse drängte sich vor der Tür. Es war drinnen offenbar etwas, das die Neugierde des Volkes erregte und seinem Appetit für Gräuel Nahrung versprach. Ich hätte meinen Weg nach der Kirche fortgesetzt, wenn mich nicht die Unterhaltung zweier Männer und einer Frau aufmerksam gemacht hätte. Sie waren eben aus der Morgue gekommen, wo sie die Leiche gesehen hatten, und die Beschreibung, welche sie ihren Nachbarn von derselben gaben, war die eines Mannes von ungeheurem Umfange und mit einer seltsamen Brandmarke am Oberarme. So wie ich die Worte hörte, stand ich still und mischte mich dann unter die Menge, welche hineinging. Eine undeutliche Ahnung von der Wahrheit hatte mich durchfahren, als ich Pescas Stimme durch die geöffnete Tür hindurch gehört und darauf das Gesicht des Fremden gesehen hatte, der auf der Treppe an mir vorbeiging. Jetzt war mir die Wahrheit selbst verraten, in den zufälligen Worten, die ich soeben gehört. Eine andere Rache als die meinige hatte den vom Schicksal verurteilten Mann von der Oper bis an sein Haus, von seiner eigenen Tür bis nach seinem Zufluchtsorte in Paris verfolgt. Eine andere Rache als die meinige hatte ihn zur Rechenschaft gezogen und ihn mit dem Leben büßen lassen. Der Augenblick, wo ich ihn Pesca im Theater gezeigt, wo der Fremde an unserer Seite, der ihn ebenfalls suchte, mich gehört hatte, war der Augenblick gewesen, der sein Urteil gefällt. Ich gedachte des Kampfes in meinem eigenen Herzen, als er und ich einander gegenübergestanden, des Kampfes, ehe ich mich entschließen konnte, ihn mir entwischen zu lassen, und ich schauderte bei dem Gedanken. Langsam, Zoll für Zoll, drängte ich mich mit der Menge hinein, dem großen Fensterschirme immer näher, der in der Morgue die Toten von den Lebenden trennt, immer näher, bis ich dicht hinter der zweiten Zuschauerreihe stand und hineinsehen konnte. Da lag er, unerkannt und ungefordert, der leichtfertigen Neugierde eines französischen Pöbels preisgegeben. Dies war das furchtbare Ende jenes langen Lebens entwürdigter Fähigkeiten und herzloser Verbrechen. Schweigend in der erhabenen Ruhe des Todes lag das große, massive, feste Gesicht und Haupt so großartig vor uns, dass die plappernden französischen Weiber um mich her voll Bewunderung die Hände erhoben und in grellendem Chore »Ah, quel bel homme« ausriefen. Die Wunde, die ihn getötet war, entweder mit einem Messer oder einem Dolche gerade über dem Herzen geschlagen worden. Es ließen sich keine anderen Spuren von Gewalttätigkeit am Körper wahrnehmen, ausgenommen auf dem linken Arme. Auf demselben, genau an derselben Stelle, wo ich auf Pescas Arme die Brandmarke gesehen, sah man zwei tiefe Einschnitte in Form des Buchstabens T, welche vollkommen das Zeichen der Verbindung entstellten. Seine Kleider, welche über ihm aufgehangen waren, bewiesen, dass er sich selbst seiner Gefahr bewusst gewesen. Es war die Verkleidung eines französischen Handwerkers. Ein paar Sekunden lang und nicht länger vermochte ich es über mich, alle diese Dinge durch den Glasschirm zu betrachten. Ich kann nichts Ferneres über sie berichten, denn ich sah nichts weiter. Die wenigen Tatsachen in Bezug auf seinen Tod, deren ich später habhaft wurde, zum Teil durch Pesca und zum Teil aus anderen Quellen, können gleich hier mitgeteilt werden, ehe der Gegenstand ganz aus diesen Blättern verschwinden wird. Sein Körper wurde in der Verkleidung, die ich beschrieben habe, aus der Szene genommen, jedoch nichts bei ihm entdeckt, das seinen Namen, Stand oder Wohnort angegeben hätte. Die Hand, die ihn erschlug, wurde nie entdeckt und die Umstände seines Todes blieben ein Geheimnis. Ich überlasse es anderen, in Bezug auf den Mord ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, wie ich die meinigen gezogen habe. Wenn ich sage, dass der Fremde mit der Narbe ein Mitglied der Verbindung war, welcher nach Pescas Abreise aus Italien in derselben aufgenommen worden, und ferner hinzufüge, dass die beiden Schnitte im Arme des Ermordeten das italienische Wort Traditore bedeuten und anzeigten, dass die Verbindung Gerechtigkeit an einem Verräter ausgeübt, so habe ich das meinige getan, um das Geheimnis von Graf Foscos Tode aufzuklären. Die Leiche wurde am Tage, nachdem ich sie gesehen, durch einen anonymen Brief an seine Gemahlin identifiziert. Die Gräfin ließ ihn im Père Lachaise beerdigen und bis auf diesen Tag werden von der Gräfin eigenen Händen täglich frische Blumenkränze auf das zierliche Bronzegitter seines Grabes gehangen. Sie lebt in der größten Zurückgezogenheit in Versailles. Vor nicht langer Zeit gab sie eine Biografie ihres verstorbenen Gemahls heraus. Das Werk wirft nicht das geringste Licht auf den Namen, der in Wirklichkeit der seinige war, oder auf die geheime Geschichte seines Lebens. Es beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem Lobe seiner häuslichen Tugenden, der Aufzählung seiner seltenen Fähigkeiten und der Ehrenbezeugung, die ihm zuteil geworden. Die Umstände seines Todes sind sehr kurz angegeben und in dem letzten Satze in Folgendes zusammengefasst. Sein Leben war eine lange Behauptung der Rechte der Aristokratie und der heiligen Grundsätze der Ordnung. Und er starb als Märtyrer für seine Sache. Teil 3. Sommer und Winter vergingen nach meiner Heimkehr aus Paris und brachten keine Veränderungen mit sich, deren hier Erwähnung getan zu werden brauchte. Wir lebten so einfach und so ruhig, dass der Verdienst, welchen ich jetzt ununterbrochen einnahm, für alle unsere Bedürfnisse ausreichte. Im Februar des neuen Jahres wurde unser erstes Kind, ein Sohn, geboren. Meine Mutter, meine Schwester und Mrs. Vesey waren unsere Gäste in der kleinen Taufgesellschaft und Mrs. Clemens war bei derselben Gelegenheit zur Hilfe meiner Frau zugegen. Marian war unseres Knaben Pate, sowie Pesca und Mr. Gilmore, der letztere, durch seinen Stellvertreter. Ich kann gleich hier bemerken, dass Mr. Gilmore, als er ein Jahr später zu uns zurückkehrte, zur Vervollständigung dieser Blätter beitrug, indem er auf mein Ersuchen die Aussage schrieb, welche am Anfang dieser Erzählung unter seinem Namen erschien und die, obgleich der Reihenfolge nach die erste, doch die letzte war, die ich erhielt. Das einzige Ereignis unseres Lebens, das mir jetzt noch mitzuteilen übrig bleibt, trug sich zu, als unser kleiner Walter 6 Monate alt war. Ich wurde um diese Zeit nach Irland geschickt, um für das Blatt, bei welchem ich jetzt angestellt war, gewisse Skizzen anzufertigen. Ich war beinahe 14 Tage abwesend, während welcher ich unausgesetzt mit meiner Frau und Marianne korrespondierte, ausgenommen während der letzten 3 Tage, wo mein Aufenthalt an einem Orte zu kurz und unsicher war, um Briefe zu empfangen. Ich machte den letzten Teil meiner Reise in der Nacht und als ich morgens in meinem Hause anlangte, war zu meinem unbeschreiblichen Erstaunen niemand da, um mich zu empfangen. Laura, Marianne und das Kind hatten es am Tage vor meiner Ankunft verlassen. Ein Billet von meiner Frau, das die Magd mir übergab, vergrößerte mein Erstaunen durch die Nachricht, dass sie nach Limeridge House gereist seien. Marianne hatte ihr untersagt, mir die geringste schriftliche Aufklärung zu geben. Ich wurde gebeten, ihnen im selben Augenblicke, wo ich zurückkehrte, nachzureisen. Es erwartete mich vollständige Aufklärung in Limeridge und man verbot mir, mich inzwischen im Mindesten zu beunruhigen. Damit endete das Billet. Es war noch früh genug, um mit dem Frühzug abzureisen und ich langte noch am Nachmittage in Limeridge House an. Meine Frau und Marianne waren beide oben. Sie hatten sich, um mein Erstaunen noch zu vergrößern, in dem kleinen Zimmer niedergelassen, das mir einst als Atelier angewiesen worden. Auf demselben Stuhle, auf dem ich früher zu arbeiten pflegte, saß jetzt Marianne mit dem Kind auf dem Schoße, das emsig an seinem Korallenringe zog, während Laura an dem wohlbekannten Zeichentische stand, an dem ich so viele Stunden beschäftigt gewesen und das kleine Album, das ich in vergangenen Tagen für sie gefüllt, offen in der Hand hielt. »Was in aller Welt hat euch hierher geführt?« rief ich aus. »Weiß Mr. Fairley?« Marianne ließ mich nicht aussprechen, sondern benachrichtigte mich, dass Mr. Fairley tot sei. Er hatte einen Schlagflussanfall gehabt und sich nicht wieder davon erholt. Mr. Carley hatte sich von seinem Tode in Kenntnis gesetzt und ihnen geraten, sich sofort nach Limeridge zu begeben. Ein matter Schimmer, wie von einer großen Veränderung, tauchte in meinem Geiste auf. Laura sprach, ehe ich mir noch klar geworden war. Sie schlich dicht an mich heran, um sich an dem Erstaunen zu weiden, das in meinem Gesichte ausgerückt war. »Mein Herzenswalter«, sagte sie, »müssen wir dir wirklich erklären, wie wir hierher kommen? Ich fürchte, liebes Herz, ich kann dies nur tun, indem ich unsere alte Regel verletze und von der Vergangenheit spreche.« »Dazu ist nicht die geringste Notwendigkeit vorhanden«, sagte Marianne. »Wir können die Sache ganz ebenso deutlich und viel interessanter machen, indem wir von der Zukunft sprechen.« Sie stand auf und hielt das strampelnde, lachende Kind in ihren Armen empor. »Weißt du, wer dies ist, Walter?« frug sie, indem die hellen Tränen des Glücks ihre Augen füllten. »Selbst meine Verblüfftheit hat ihre Grenzen«, entgegnete ich. »Ich glaube, ich bin noch imstande, mein eigenes Kind zu erkennen.« »Kind«, rief sie mit all der leichten Fröhlichkeit früherer Zeiten aus, »sprichst du auf diese familiäre Weise von einem der Grundeigentümer Englands? Weißt du, wenn ich dir diesen erlauchten Säugling zeige, in wessen Gegenwart du dich befindest?« »Mir scheint nicht. Erlaube mir, 2 ausgezeichnete Persönlichkeiten einander vorzustellen. Mr. Walter Hartwright, der Erbe von Limeridge.« So sprach sie. Mit diesen letzten Worten habe ich alles geschrieben. Die Feder zittert in meiner Hand, die lange, glückliche Arbeit vieler Monde ist vollendet. Marianne war der gute Engel unseres Lebens. Marianne, schließe unsere Geschichte. Ende. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 20. Februar 2024. Ende von Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott.